Abschnitt 10 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scotch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 3. Kapitel, Teil 5. Der Doktor war ausgegangen und der Diener konnte mir nicht gewiss sagen, wann er wieder zu Hause sein würde. Ich begab mich denn in sein Arbeitszimmer und schrieb, um ihn auf die Kunde vorzubereiten, die ich brachte, ein paar Zeilen an ihn, welche ich zusammen mit Armadales Brief in ein Kuvert einsiegelte. In einer Stunde würde ich wieder vorsprechen, sagte ich dem Diener. Ehe ich wusste, was der Doktor jetzt zu tun gedachte, hatte es keinen Zweck, nach Hause zu gehen und mit Bashwood zu sprechen. So wanderte ich mit einem dumpfen, der Erstarrung ähnlichen Gefühle, das nicht nur jedes Denken, sondern auch die Empfindung körperlicher Ermüdung verhinderte, in der Gegend umher, neue Straßen und Plätze auf und ab. Ich erinnerte mich, dass mich vor Jahren ganz das nämliche Gefühl übermannte, damals, als ich von dem Gefängnisbeamten vor den Gerichtshof geführt ward, um hier auf Leben und Tod gerichtet zu werden. Auf die seltsamste Art trat mir diese ganze Szene wieder vor die Seele, als wäre es eine Szene gewesen, in der eine andere Person die Hauptrolle gespielt hätte. Ein paar Mal wunderte ich mich in dumpfer Gleichgültigkeit, dass man mich nicht gehängt hatte. Ins Sanatorium zurückgekehrt, vernahm ich, dass der Doktor seit einer halben Stunde wieder zu Hause sei und in seinem Zimmer mich sehnsüchtig erwarte. Ich trat dort ein und fand ihn, den Kopf geneigt und die Hände auf seinen Knien am Feuer sitzen. Neben ihm auf dem Tische sah ich außer Armadales Brief und meinem Billet ein aufgeschlagenes Eisenbahnkursbuch liegen, gerade im kleinen Lichtkreise, den die brennende Lampe warf. Dachte er an Flucht? Auf seinem Gesichte, als er auf und mich anblickte, war unmöglich zu lesen, über was er nachsann oder welchen Schlag ihm die Kunde von Armadales Leben versetzt hatte. »Setzen Sie sich hier ans Kamin«, redete er mich an. »Es ist heute sehr rau und unfreundlich.« Schweigend nahm ich Platz, schweigend sah seinerseits sich die Knie am Feuer wärmend der Doktor da. »Haben Sie mir nichts zu sagen?«, fragte ich. Er stand auf und nahm plötzlich den Schirm von der Lampe, so dass das volle Licht auf mein Gesicht fiel. »Sie sehen nicht wohl aus«, sprach er. »Was fehlt Ihnen?« »Mein Kopf ist mir schwer und meine Augen schmerzen«, erwiderte ich, »wohl das Wetter.« Es war merkwürdig, wie wir uns beide immer weiter und weiter von dem einen alles andere absorbierenden Gegenstande entfernten, zu dessen Besprechung wir doch ausdrücklich zusammengekommen waren. »Ich denke, eine Tasse Tee würde Ihnen guttun«, bemerkte der Doktor. Ich meinte es auch und er bestellte den Tee. Bis dieser kam, ging er im Zimmer auf und nieder und ich blieb ruhig am Feuer sitzen und keins von uns sprach ein Wort. Der Tee belebte mich und der Doktor bemerkte, dass ich besser auszusehen beginne. Dann setzte er sich mir gegenüber an den Tisch und fing endlich zu sprechen an. »Hätte ich jetzt 1000 Pfund«, sagte er, »ich würde sie bis zum Letzten darum geben, wenn ich mich in ihre verzweifelte Spekulation auf Mr. Armadales Tod nicht mit eingelassen hätte.« Ganz seiner gewöhnlichen Manier zuwider stieß er diese Worte auffallend kurz, fast heftig heraus. War er selbst in Angst oder wollte er mir Angst einjagen? Er sollte sich darüber von vornherein erklären, das stand bei mir fest. »Halt, einen Augenblick, Doktor«, sagte ich deshalb. »Glauben Sie, dass ich an dem Geschehenen schuld bin?« »Bestimmt nicht«, entgegnete er steif. »Weder Sie noch irgendwer konnte voraussehen, was passiert ist. Wenn ich sage, ich würde 1000 Pfund darum geben, wenn ich aus dem Handel heraus wäre, so mache ich niemand einen Vorwurf als mir selbst. Und wenn ich Ihnen dann sage, dass ich einmal für alle Male nicht zulassen werde, dass mich Mr. Armadales wieder aufstehen, aus der See ruinieren soll, ohne dass ich dagegen ankämpfe, so spreche ich so deutlich und wahr wie nur je ein Mensch deutlich und wahr gesprochen hat, meine beste Dame. Glauben Sie nicht, dass ich in der Gefahr, welche uns jetzt gemeinsam droht, selbstsüchtig meine Interessen von den Ihrigen scheide? Ich gebe Ihnen einfach den Unterschied in der Gefahr an, die jedes von uns läuft. Sie haben nicht alle Ihre Mittel in ein Sanatorium gesteckt und Sie haben keine falsche Erklärung vor den Behörden abgegeben, die vom Gesetze ganz wie Meineid bestraft wird.« Ich unterbrach ihn wieder. Seine Selbstsucht tat mir wohler als sein Tee. Sie hob meine Stimmung gewaltig. »Wie wär's«, sagte ich, »wenn wir Ihr Risiko und mein Risiko jetzt beiseite ließen und zur Sache kämen? Was meinen Sie, wenn wir darum kämpfen? Ich sehe ein Eisenbahnkursbuch da auf Ihrem Tische. Heißt darum kämpfen etwa fortlaufen?« »Fortlaufen«, wiederholte der Doktor, »Sie scheinen zu vergessen, dass jeder Heller, den ich auf Erden mein nenne, in dem Etablissement hier steckt.« »Sie bleiben also hier?«, fragte ich. »Ohne Zweifel.« »Und was meinen Sie, wenn Mr. Armadale nach England kommt?« Eine einsame Fliege, die letzte ihres Geschlechts, welche der Winter verschont hatte, summte matt dem Doktor um das Gesicht herum. Er fing sie, ehe er mir antwortete, und hielt sie in seiner geschlossenen Hand über den Tisch hin. »Wenn diese Fliege da Armadale hieße«, sagte er, »und wenn Sie ihn so erwischt hätten, wie ich Sie erwischt habe, was würden Sie dann tun?« Seine Augen, mit denen er mich ernst fixierte, hefteten sich darauf bezeichnend auf meine Witwentracht. Ich auch sah darauf, als er hinblickte. Ein Schauer von dem alten tödlichen Hasse und dem alten mörderischen Entschlusse durchrieselte mich wieder. »Ich würde ihn umbringen«, gab ich zur Antwort. Die Fliege noch immer in der Hand, sprang der Doktor von seinem Sitze auf und sah mich etwas zu theatralisch mit dem Ausdrucke höchsten Schreckens an. »Ihn umbringen«, wiederholte er in einem Anfall tugendhafter Bestürzung, »Gewalttat, mörderische Gewalttat in meinem Sanatorium. Sie machen mich sprachlos vor Erstaunen.« Ich erhaschte einen Blick seines Auges, während er mit studierter Beredsamkeit seinen Schrecken ausdrückte, wie es mich mit einer forschenden Neugier ansah, die mit der Heftigkeit seiner Sprache und mit dem Feuer seines Tones einigermaßen kontrastierte. Als sich unsere Augen begegneten, lachte er unbehaglich und nahm, noch ehe er seine Lippen zum Weitersprechen öffnete, sein sanftes, vertrauliches Wesen wieder an. »Ich bitte tausendmal um Verzeihung«, sagte er, »ich hätte Sie besser kennen sollen, als dass ich eine Dame zu buchstäblich beim Worte zu nehmen hätte. Erlauben Sie mir indes zu erinnern, dass die Umstände zu ernster Natur sind, um irgendetwas zu rechtfertigen, was wie Übertreibung oder gar wie Scherz aussieht. Ohne weitere Vorrede sollen Sie hören, was ich vorschlage.« Er hielt inne und brachte wieder die noch immer in seiner Hand gefangen gehaltene Fliege zum Gleichnis. »Da ist Mr. Armadale. Ich kann ihn herauslassen oder festhalten, ganz wie es mir beliebt, und er weiß es. Ich sage zu ihm«, fuhr der Doktor fort, die Fliege anredend, »garantieren Sie mir, Mr. Armadale, dass weder gegen diese Dame hier noch gegen mich selbst Schritte irgendwelcher Art getan werden sollten, und ich will Sie aus meiner Hand herauslassen. Versprechen Sie mir das nicht, so werde ich Sie, sei die Gefahr, welche Sie wolle, darin behalten. Können Sie noch zweifeln, was Mr. Armadale früher oder später sicher antworten wird? Können Sie zweifeln«, fuhr er fort und gab der Fliege, um dem Worte die Tat folgen zu lassen, ihre Freiheit wieder, »dass es zur völligen Genugtuung aller Parteien so enden wird?« »Zu förderst will ich nicht sagen, ob ich zweifle oder nicht«, antwortete ich. »Erlauben Sie mir, mich vor allem zu versichern, ob ich Sie recht verstehe. Wenn ich nicht irre, so schlagen Sie vor, Mr. Armadale hier in diesem Hause einzusperren und ihn nicht eher wieder herauszulassen, als bis er sich mit den Bedingungen einverstanden erklärt, welche wir ihm in unserem Interesse auflegen müssen. Darf ich Sie unter diesen Umständen fragen, wie Sie ihn in die Falle zu bringen denken, die Sie für ihn hier aufgestellt haben?« »Zunächst schlage ich vor«, erwiderte der Doktor, die Hand auf das Eisenbahnkursbuch legend, »nachzusehen, zu welcher Stunde jeden Abend dieses Monats die mit der Flut korrespondierenden Züge von Dover und Folkestone an der Station von London Bridge eintreffen. Sodann jemand, der Mr. Armadale kennt und dem wir beide trauen dürfen, dorthin zu postieren, und damit er die Ankunft der Züge abwartet und unseren Mann empfängt, sobald dieser aus dem Waggon steigt.« »Haben Sie schon daran gedacht?« fragte ich, »wer diese Person sein soll?« Ich habe, sagte der Doktor und nahm Armadels Brief in die Hand, an die Person gedacht, an welche dies Schreiben gerichtet ist. Die Antwort frappierte mich. War es möglich, dass er und Bashwood sich kannten? Das fragte ich auf der Stelle. »Bis heute habe ich nie den Namen des Herrn nennen hören«, entgegnete der Doktor. »Ich habe einfach den induktiven Prozess des Geistes verfolgt, den wir dem unsterblichen Bacon verdanken. Wie kommt dieser höchst wichtige Brief in Ihren Besitz? Ich kann Sie nicht mit der Annahme kränken, dass Sie ihn gestohlen haben. Folglich haben Sie ihn mit Erlaubnis und Autorisation des betreffenden Adressaten an sich genommen.« Mithin ist dieser in Ihrem Vertrauen und folglich ist er die erste Person, an welche ich denke. Sie sehen den Geistesprozess, nicht wahr? Gut, gestatten Sie mir nun, ehe wir weitergehen, ein paar Fragen in Betreff Mr. Bashwoods. Wie immer gingen die Fragen des Doktors direkt auf die Sache los. Meine Antworten teilten ihm mit, dass Mr. Bashwood zu Armadale im Verhältnisse eines Intendanten stehe, dass er diesen Morgen den Brief in Thorpe Ambrose empfangen und mit dem ersten Zuge ihn mir überbracht, dass er von seiner Abfahrt weder mit Major Milroy noch sonst jemand gesprochen, noch weniger den Brief irgendwem gezeigt, dass ich mir diesen seinen Dienst nicht durch Offenbarung meines Geheimnisses erkauft, dass ich mit ihm als Armadales Witwe korrespondiert und verkehrt, dass er unter diesen Umständen den Brief einzig und allein geheim gehalten, weil ich ihm geboten, wenn irgendetwas Besonderes in Thorpe Ambrose vorfallen sollte, sich still zu verhalten, bis er zuerst meinen Rat eingeholt, und dass ich endlich als Grund, warum er in dieser Angelegenheit wie in allen anderen streng nach meinen Instruktionen gehandelt habe, nur den angeben könne, dass Mr. Bashwood mir und meinen Interessen blind ergeben sei. Die Augen des Doktors sahen mich unter seiner Brille hervor misstrauisch an. »Worin«, fragte er, »liegt das Geheimnis dieser blinden Hingebung Mr. Bashwoods an Ihre Interessen?« »Aus Mitleiden mit Bashwood, nicht mit mir«, zögerte ich einen Augenblick. »Wenn Sie es denn wissen wollen«, antwortete ich, »Mr. Bashwood ist in mich verliebt.« »Ach, ach«, rief der Doktor mit einer Miene der Erleichterung aus, »jetzt fange ich an zu begreifen. Ist er ein junger Mann?« »Ein Alter.« Der Doktor warf sich in seinen Stuhl zurück und kicherte leise. »Umso besser«, sagte er, »das ist ganz der Mann, den wir brauchen. Wer wäre so geeignet, wie Mr. Armadales Intendant, ihn bei seiner Rückkunft auf dem Bahnhofe zu empfangen, und wer besser imstande, Mr. Bashwood auf die gehörige Art zu beeinflussen, als der reizende Gegenstand von Mr. Bashwoods Bewunderung?« Dass Bashwood der rechte Mann war, um den Plan des Doktors zu fördern und dass mein Einfluss ihn dazu vermögen würde, darüber konnte kein Zweifel obwalten. Hierin lag die Schwierigkeit nicht, sie lag in jener unbeantwortet gebliebenen Frage, die ich dem Doktor vor einer Minute vorgelegt hatte. Ich stellte sie ihm von neuem. »Gesetzt auch, Mr. Armadales Intendant findet seinen Herrn auf dem Bahnhofe«, sagte ich, »darf ich noch einmal fragen, wie Mr. Armadale überredet werden soll, hierher zu kommen?« »Halten Sie mich nicht für ungalant«, versetzte der Doktor in der artigsten Manier von der Welt. »Wenn ich meinerseits frage, wie können Männer zu 9/10 zu ihren törichten Handlungen vermocht werden? Durch ihr reizendes Geschlecht. Die schwache Seite jedes Mannes ist seine weibliche Seite. Wir haben nur diese weibliche Seite Mr. Armadales ausfindig zu machen, ihn sanft daran zu kitzeln und ihn an seidener Schnur auf unseren Weg zu leiten. Ich sehe hier«, fuhr er fort, während er Armadales Brief aufmachte, »eine Anspielung auf eine junge Dame. Das erscheint mir vielversprechend. Wo ist das an Miss Milroy gerichtete Billet, von dem Mr. Armadale spricht?« Anstatt ihm zu antworten, sprang ich in plötzlicher Erregung auf. Im Augenblicke, wo er Miss Milroys Namen nannte, kam mir alles, was ich von Bashwood über Miss Milroys Krankheit und die Ursache der Letztern gehört hatte, auf einmal wieder ins Gedächtnis. So deutlich, wie ich den Doktor an der anderen Seite des Tisches mir gegenüber sitzen und seine Verwunderung über die plötzlich in mir vorgehende Veränderung sah, ebenso deutlich sah ich jetzt das Mittel vor mir, um Armadale in das Sanatorium locken zu können. Welch eine Wollust war es, dass ich endlich Miss Milroy meinen Zwecken dienstbar zu machen vermochte. »Lassen wir das Billet«, sagte ich, »um alle Zufälligkeiten zu vermeiden, habe ich's verbrannt. Ich kann Ihnen alles und mehr sagen, als was Sie aus dem Billet ersehen haben würden. Miss Milroy endet alle Schwierigkeiten. Sie ist insgeheim mit ihm verlobt, hat die falsche Kunde von seinem Tode vernommen und ist seitdem ernstlich krank in Thorpe Ambrose gewesen. Wenn ihn Bashwood auf dem Bahnhofe trifft, so ist sicher seine allererste Frage...« »Ich sehe es«, fiel der Doktor rasch ein, »Mr. Bashwood hat nichts weiter zu tun, als der Wahrheit ein ganz klein wenig Dichtung zuzusetzen. Wenn er seinem Herrn sagt, dass die falsche Nachricht bis zu Miss Milroy gedrungen ist, so braucht er nur hinzuzufügen, dass der Schlag ihren Kopf angegriffen hat und dass sie sich unter ärztlicher Pflege hier befindet. Vortrefflich, vortrefflich. So rasch wie ihn nur der rascheste Droschkenkarl von London hierher bringen kann, werden wir ihn in unserem Sanatorium haben. Und bedenken Sie, keine Gefahr, nicht die Notwendigkeit, uns anderen Leuten anvertrauen zu müssen. Das Sanatorium ist kein Irrenhaus, kein konzessioniertes Etablissement und keine ärztlichen Atteste sind erforderlich. Meine verehrte Dame, ich gratuliere Ihnen, ich gratuliere mir selbst. Gestatten Sie mir, Ihnen das Eisenbahnkursbuch mit meinen besten Empfehlungen für Mr. Bashwood zu übergeben. Aus weiterer Rücksicht für ihn habe ich ihm schon die richtige Seite darin eingeknickt. Es fiel mir ein, dass ich Bashwood schon sehr lange hatte auf mich warten lassen. Ich nahm darum das Buch und wünschte dem Doktor ohne weitere Zeremonie guten Abend. Als er mir höflich die Tür aufmachte, kam er ohne die geringste Notwendigkeit und ohne dass ich meinerseits nur durch ein Wort dazu Anlass gegeben hatte, wieder auf den Ausbruch tugendhafter Entrüstung, der ihm zu Anfang unserer Unterredung entschlüpft war. »Hoffentlich«, sagte er, »werden Sie meinen gänzlichen Mangel an Takt und Verständnis gütig vergessen und vergeben, den ich mir zu Schulden kommen ließ, als ich die Fliege fing. Ich erröte, wahrhaftig, ich erröte förmlich über meine eigene Dummheit, den kleinen Scherz einer Dame buchstäblich zu nehmen. Gewalttat in meinem Sanatorium«, rief der Doktor aus, mich von neuem mit seinen Blicken fixierend. »Gewalttat in unserem aufgeklärten Jahrhundert! Hat es je so etwas Lächerliches gegeben? Nehmen Sie den Mantel fest um, ehe Sie hinausgehen. Es ist so kalt und rau. Soll ich Sie begleiten? Soll ich Ihnen meinen Diener mitgeben? Ach, Sie sind immer selbstständig gewesen, immer Ihr eigener Schutz. Soll ich morgen früh bei Ihnen vorkommen und hören, was Sie mit Mr. Bashwood ausgemacht haben?« »Ja«, sagte ich und machte mich endlich von ihm los. Auf meinem Zimmer wartete der ältliche Herr, wie das Dienstmädchen sagte, noch immer ruhig auf mich. Viel Worte über das zu verschwinden, was zwischen mir und Bashwood vorging, habe ich entweder den Mut nicht oder die Geduld, ich weiß nicht, welches von beiden. Es war so leicht, so verächtlich leicht, die Fäden an der armen alten Puppe zu ziehen, wie man nur wollte. Ich stieß auf keine der Schwierigkeiten, auf die ich bei einem jüngern oder einem vor Verliebtheit minder blinden Mann gestoßen sein würde. Ihm die Anspielungen auf Miss Milroy, die ihn natürlich verdutzt hatte, zu erklären, das überließ ich einer späteren Zeit. Ich gab mir nicht einmal die Mühe, einen plausiblen Grund zu erfinden, warum er Armadale auf dem Bahnhofe ablauern und ihn durch eine Kriegslist in des Doktors Sanatorium locken sollte. Alles, was ich zu tun für notwendig erachtete, war, dass ich ihn auf das verwies, was ich ihm bei meiner Ankunft geschrieben und was ich ihm nochmals gesagt hatte, als er im Hotel erschienen war, meinen Brief persönlich zu beantworten. »Dass meine Ehe keine glückliche gewesen ist, sprach ich, wissen Sie schon. Machen Sie sich hieraus selbst Ihren Schluss und drängen Sie mich nicht, Ihnen zu sagen, ob mir die Kunde von Armadales Errettung aus der See so willkommen ist, wie sie von Rechts wegen seiner Gattin sein sollte.« Das genügte, sein altes, welkes Gesicht in Glut zu setzen und seine welken alten Hoffnungen neu zu beleben. Ich brauchte nur hinzuzusetzen, wenn Sie tun wollen, was ich von Ihnen verlange, einerlei wie unbegreiflich und mysteriös Ihnen mein Begehren erscheinen mag, und wenn Sie meinen Versicherungen glauben, dass Sie selbst keine Gefahr laufen und die rechte Erklärung zur rechten Zeit erhalten werden, dann werden Sie sich einen solchen Anspruch auf meine Dankbarkeit und Rücksicht erworben haben, wie ihn noch nie ein Mann auf Erden hatte.« Nur diese Worte hatte ich zu sagen und sie mit einem Blicke und einem verstohlenen Händedruck zu begleiten, und er lag mir zu Füßen, blindlings bereit, mir zu willfahren. Wüsste er, woran ich selbst dachte? Doch das macht nichts aus. Er wusste eben nichts. Schon sind Stunden vergangen, seit ich ihn mit den nötigen Verhaltensmaßregeln, mit dem Kursbuche und mit seinem Gelöbnis des Stillschweigens nach dem nahe dem Bahnhof gelegenen Hotel geschickt habe, wo er warten soll, bis Armadale auf dem Perron erscheint. Alle Aufregung von diesem Abend ist verschwunden und das dumpfe, beklemmende Gefühl beherrscht mich wieder. Erschöpft sich meine Energie, gerade wo ich sie am nötigsten brauche? Das möchte ich wissen. Oder will mich eine Ahnung von kommendem Unheil beschleichen, das ich noch nicht recht begreife? Ich wäre in der Stimmung, über solchen Gedanken und Aufzeichnungen noch stundenlang zu sitzen, wenn es nur mein Tagebuch zulassen wollte. Allein meine Feder ist so fleißig gewesen, dass das Ende des Buches da ist. Ich bin am letzten freien Plätzchen der letzten Seite angelangt, und ich mag nun wollen oder nicht, diesmal muss ich das Buch für immer zumachen, wenn ich's heute Abend schließe. Fahre wohl, du mein alter Freund und Genosse, an so manchem elenden Tage. Ich besitze sonst nichts, was ich lieben könnte. Es scheint mir daher fast, als wenn ich dich unvernünftigerweise lieb hätte. Wie töricht ich bin! Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 25. November 2023.